können wir das ja noch richtig tragen. Zu faul, um sich den Job zu suchen. Für Zukunft finde keine Zeit. Kann ich den Treffpunkt für sein Teil haben. Zum Ausland machen die zugleich. Die Luft wird langsam dick, wir warten bis es knallt. Schöne deutsche Jugend, wir müssen in den Stall. Einer wird geschlagen, bis zur alte Lacht. Zu Tag ab und am Ende, Deutschland gute Nacht. Versuchen wir in der Alter, komm einer mit Dreck. Weißt du, bist du schon lange schwer, wohin? Wir alle sind nicht rum, wie ein Kart aus der Welt. Ich hab mir das gemacht, ich bin krank. Wir kommen aus der Stadt, können wir nicht.